einfach mal nach Auschwitz fahren. Wollt mal schauen, was man da so sehen kann. Also musste ich ein paar Mark für den Zug sparen. Denn mit dem Zug kam man ja damals schon gut an. Im Lager angekommen, hab ich mich gleich voll daneben benommen. Ich glaub nicht an den ganzen Scheiß, weshalb ich mich in Auschwitz nicht zusammenreiß. Denn die Schweine sind doch alle noch am Leben. Den Holocaust, den hat es nie gegeben. Steht überm Tor geschrieben, da hat uns der Jude in den Zweiten Weltkrieg getrieben. In Auschwitz musste er ehrlich Geld verdienen, danach wollte man ihn nach Weißrussland abschieben. Der Führer hat es viel zu gut mit ihm gemeint, so wie es mir heute erscheint. Ich glaub nicht an den ganzen Scheiß, weshalb ich in Auschwitz nicht zusammenreiß. Denn die Schweine sind doch alle noch am Leben. Den Holocaust, den hat es nie gegeben. Ich glaub nicht an den ganzen Scheiß, weshalb ich in Auschwitz nicht zusammenreiß. Denn die Scheißer sind doch alle noch am Leben. Den Holocaust, den hat's ja nie gegeben. Die Gaskammer war zur Entlausung da. Wegen Typhus schnitt man ihnen den Schädel kahl. Ernst Zündel hat es bewiesen, ein Vernichtungslager ist nie da gewesen. Stellt euch dem Kampf und ich bereit, dann ist das deutsche Volk befreit. Ich glaub nicht an den ganzen Scheiß, weshalb hin und wieder auch im Judennetz reiß. Denn die Schweine sind ja alle noch am Leben, das Offensichtliche hat's nie gegeben. Die Offenbarung hat's nie gegeben, den Holocaust hat's leider nie gegeben. Eines Tages den Rest geben. Daher müssen wir ihnen den Rest geben. Denn die Offenbarung hat's nie gegeben. Das Offensichtliche hat's nie gegeben. Offensichtlich Lügen. Offensichtliche Lügen.